Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I told you that today I will give you the answer. Ich habe gesagt, dass ich dir heute die Antwort gebe. I do believe that it is the truth. Ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Because the Bible tells us very clearly here in 1 Corinthians 15. Denn die Bibel sagt uns hier in 1. Korinther 15 ganz klar, that our body will decay. Dass unser Leib verwesen wird. And we'll get a brand new body that's immortal. Und wir einen nagelneuen Leib bekommen werden, der unsterblich ist. But Paul continues. Aber Paulus fährt fort. He said it is sown in humiliation, but it will be raised in glorification. Er sagt in Vers 43, der Leib wird in Erniedrigung gesät, aber in Verherrlichung auferweckt. This is where we get the expression from a glorified body. Daher kommt auch der Ausdruck verherrlichter Leib. So no, the Bible is very, very clear. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich. That our bodies one day will be completely different and they will be glorified body. Dass unser Körper eines Tages ganz anders sein wird. Es wird ein verherrlichter Leib sein. When they are raised up. Wenn er auferweckt wird. But why, I finally want to answer your question, why should we then take care of our bodies? Anschließend möchte ich die Frage beantworten, weshalb wir uns um unseren Leib kümmern sollten. I will give you just two reasons. Ich nenne nur zwei Gründe. The first reason is a reason that only applies to Christians. Der erste Grund betrifft nur die Christen. You have been given a body so that you can serve God with it. Du hast einen Leib bekommen, um damit Gott dienen zu können. Remember. Erinnere dich daran. That Paul said everybody will have a body according to its purpose. Paulus sagte, dass jeder einen Leib haben wird, der seiner Bestimmung entspricht. And the purpose of a Christian is to live for Jesus. That's the only purpose. Die Bestimmung eines Christen ist es, für Jesus zu leben. Das ist der einzige Zweck. So the primary reason a Christian should take care of his body is because it serves Jesus. Der Hauptgrund, warum sich ein Christ um seinen Leib kümmern sollte, ist also, weil er Jesus dient. How can you serve Jesus well if your body is so messed up that you're constantly tired? Wie kannst du Jesus gut dienen, wenn dein Körper so kaputt ist, dass du ständig müde bist? I was translating once for a prophet. Einmal übersetzte ich einen Propheten. Long time ago in Austria. Das ist sehr lange her in Österreich. And the prophet was used very powerfully by God. Dieser Prophet wurde von Gott sehr kraftvoll gebraucht. We had hundreds and hundreds of people coming in the middle of the week to a meeting. Hunderte und Aberhunderte von Menschen kamen mitten in der Woche zu einer Versammlung. And the prophet was flowing so powerful in the things of God. Dieser Prophet floss so stark in den Dingen Gottes. And the Christians were so powerfully edified and touched. Die Christen wurden mächtig erbaut und berührt. I remember how beautiful it was. Ich erinnere mich, wie schön das war. And then he said to me, I'm going to stop now. Dann sagte er zu mir, ich höre jetzt auf. I was one of the leaders of the church. Ich war einer der Gemeindeleiter. I said to him, you don't have to stop. I said, we have no time limit. Ich sagte, du brauchst nicht aufzuhören. Wir haben kein Zeitlimit. I said, our people here are so hungry. Unsere Leute hier sind so hungrig. Some of them have come a long way. Einige von ihnen sind von weit hergekommen. I said, don't stop, we really have no limit. Ich sagte, hör nicht auf, wir haben wirklich kein Zeitlimit. You know, he put the microphone away from his mouth. Er nahm das Mikrofon von seinem Mund weg. And he said to me. Und sagte, it's not about them, it's about me. Es geht nicht um sie, sondern um mich. He said, I'm too tired, I just don't have the strength to keep going. Er sagte, ich bin zu müde, ich habe einfach keine Kraft weiterzumachen. I'm hungry, I want to go and eat. Ich habe Hunger, ich möchte essen. You see, the man was mildly to say overweight. Der Mann war, gelinde gesagt, übergewichtig. He had not taken care of his body. Er hatte sich nicht um seinen Körper gekümmert. The moment the man said it to me, in dem Moment, als er das zu mir sagte, the Lord said to me, sprach der Herr zu mir, you never need to worry about the anointing, you have it. Du brauchst dir niemals Sorgen um die Salbung zu machen, du hast sie. You never need to worry about the calling, I have called you. Du brauchst dir niemals Sorgen um die Berufung zu machen, ich habe dich berufen. You don't need to worry about the gifts, I've already given them to you. Du brauchst dir keine Sorgen um die Gaben zu machen, ich habe sie dir bereits gegeben. But you have to take care of your body that can carry the anointing, the gifts and fulfill the calling. Aber du musst dich um deinen Körper kümmern, damit er die Salbung und die Gaben tragen und die Berufung erfüllen kann. So here is what I've decided. Ich habe also Folgendes beschlossen. As Christians, we have to take care of our bodies so that we can fulfill what God put us on this earth for. Als Christen müssen wir uns um unseren Körper kümmern, damit wir das erfüllen können, wozu Gott uns auf diese Erde gestellt hat. That must be our primary reason. Das muss unser wichtigster Grund sein. You imagine if you totally destroy your body and you can't do what God wants you to do, that'd be very sad. Stell dir vor, du zerstörst deinen Körper völlig und kannst nicht mehr tun, was Gott von dir will. Das wäre sehr traurig. But I believe there is another reason why we should take care of our bodies. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum wir uns um unseren Körper kümmern sollten. And really the other reason is just very simple common sense. Der Grund ist ganz einfach der gesunde Menschenverstand. In Brazil you have such a beautiful statement. In Brasilien gibt es eine so schöne Aussage. You say you will get the bill. Man sagt, du bekommst die Quittung. You will always get the bill presented. Du wirst immer die Quittung, die Rechnung bekommen. So I take care of my body not because I think it's my God and I have to treat it like that. Ich kümmere mich also um meinen Leib, nicht weil es daran liegt, dass ich ihn als meinen Gott betrachte und ihn als das behandeln muss. No. Nein. I don't want to spend the last 10 years of my life so bad that I can't enjoy life. Ich will die letzten 10 Jahre meines Lebens nicht so schlecht verbringen, dass ich das Leben nicht mehr genießen kann. I want to enjoy every single moment of every day to the maximum. Ich will jeden einzelnen Moment eines jeden Tages in vollen Zügen genießen. Even with my body. Auch mit meinem Leib. Now I understand that in persecution you have no control over your body. Ich verstehe, dass man in der Verfolgung keine Kontrolle über seinen Leib hat. Paul couldn't, he didn't have a choice. He was stoned, he was shipwrecked, he was beaten. Paulus hatte keine andere Wahl. Er wurde gesteinigt, er erlitt Schiffbruch, er wurde verprügelt. But that's not an excuse, because that was something he experienced in order to serve Jesus well. Aber das ist keine Entschuldigung, denn das hat er erlitten, um Jesus gut zu dienen. But I believe that God has given us a body and we should treat it well, with honor. Ich glaube, dass Gott uns einen Leib gegeben hat und wir ihn ehrenvoll behandeln sollten. For this life on earth, so we can serve him well. Für dieses Leben auf der Erde, damit wir ihm gut dienen können. But we should not make the body our God, like it's the only thing that counts. Aber wir sollten den Körper nicht zu unserem Gott machen, als ob er das Einzige sei, was zählt. We should remember. Wir sollten uns daran erinnern, it's going to decay. Dass er verwesen wird. It's sown in humiliation, but it will be raised in glorification. Dass er in Erniedrigung gesät wird, aber in Verherrlichung auferstehen wird. That's death. Das ist der Tod. So, as you have it, treat it well. Wenn du ihn hast, behandle ihn also gut. And when it's time to sow it with a shout. Wenn es Zeit ist zu säen, sähe ihn mit einem Jubelschrei. I want to see a Christian die the way a Christian is supposed to die. Ich möchte einen Christen so sterben sehen, wie ein Christ sterben sollte. I think I'll talk to you about this next time. Darüber spreche ich das nächste Mal. See you. Bis dann.